Deutschlandfunk. Kommentar. Nach dem Debakel bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern verlangt Horst Seehofer, die Bundeskanzlerin müsse nun endlich der von ihm verlangten Kurskorrektur in der Flüchtlingspolitik nachkommen. Doch wäre das wirklich sinnvoll? Und mit was droht der CSU-Chef eigentlich? Horst Seehofer hat schon viel zu oft, so meint Frank Capellan, nur laut gebrüllt. Showdown in der Union. Angela Merkel droht ein heißer Herbst. Ihr stoisch vorgetragenes Mantra, ihr gebetsmühlenartig wiederholtes »Wir schaffen das« bringt Horst Seehofer auf die Bäume endgültig. Der CSU-Chef attackiert die Kanzlerin wieder einmal. Das Land ist zerrissen wie selten, das Vertrauen schwindet rasant, die Menschen fühlen sich nicht mehr mitgenommen. Alles höchst bedrohlich für die Union, so die Analyse. Und Schuld daran hat Merkel. Seehofer sieht sich bestätigt. Lange ist er ruhig geblieben. Seine ständigen Querschüsse, seine Ultimaten, seine Drohung, gegen die eigene Kanzlerin zu klagen, darin hatten viele die Ursache für den Absturz der Union gesehen. Doch jetzt, da über Wochen Funkstille aus dem Süden herrschte, ist alles noch viel schlimmer gekommen. Die AfD überrundet die CDU und Merkel sagt dazu nur dies: Die getroffenen Entscheidungen waren richtig. Keinerlei Selbstkritik, keinerlei Selbstzweifel. Im Gegenteil, der Protest ist ihr Ansporn. Obergrenzen fordert die CSU, widerspricht dem Recht auf Asyl, kontert die CDU-Chefin. Die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern machen, scheitert an den Grünen. Verstärkt abschieben will auch Merkel. Was den Bayern da einfällt, ist ein Ruf nach Symbolen. Voller Panik reagiert die CSU auf den Vormarsch der AfD. Warum über Obergrenzen reden, wenn die Flüchtlingszahlen gerade drastisch zurückgehen? Das gilt auch für Sigmar Gabriel, der sich allzu billig von der Kanzlerin absetzt, so als hätte seine SPD immer schon einen anderen Kurs verfolgt. Allerdings, in Sachen Integration ist die SPD treibende Kraft, Merkel als CDU-Chefin viel zu zögerlich. Sprachkurse für alle bereitzustellen, statt über Sanktionen für Integrationsverweigerer zu debattieren, das ist ihr nicht gelungen. Und wenn ihre CDU schon dem Volk aufs Maul schaut, dann bitte auch richtig. Ein von der Mehrheit der Bevölkerung gewünschtes Burka-Verbot erst von den eigenen Wahlkämpfern fordern und dann aber scheitern zu lassen, das ist ein fatales Signal. Das treibt der AfD die Unzufriedenen weiter in die Arme nach dem Motto, da seht ihr es ja wieder, nichts kriegen die da oben auf die Reihe. Nur mit einem entschlossenen »Wir machen das« ist der AfD beizukommen. Die Rechtspopulisten nicht imitieren, sondern sie mit ihren inhaltslosen Phrasen stellen. Darum muss es gehen. Protest, Ablehnung, Krawall. Mehr hat die AfD nicht zu bieten. Zoff in der Union hilft dagegen nicht. Merkel ist nicht mehr unangreifbar, wohl wahr. Aber noch ist die Kanzlerin alternativlos in den eigenen Reihen. Ein Königinnenmörder ist nicht in Sicht und Seehofer hat schon viel zu oft nur laut gebrüllt. Den Showdown mit Merkel kann er nur verlieren.